da di da da ba ba ba da da da da da. That's just how it is. Ba ba da di da da ba ba ba da di da da ba ba ba da di da da da. Everybody sing it up. Ba da di da da ba ba. And that's just how it is. Day and night, I go to bed, I can't get no rest. I'm almost dead, left to do my best. Just how it is. Wap, wap, da da da da da. Everybody say wap. Das Gesetz der Anziehung ist so ein großer Hoax. Bitte lade runter, Ghetto Ritterer. Ghetto Ritterer. Ghetto Ritterer. Ja. Was? 400 Megabyte? Alter, nee. Let's go. Abbruch. Aber wollte ich mich verarschen? Ja, jetzt kommt der Ghetto-Veteran für mich. Ja. Kolle, der beste Filmproduzent Deutschlands, mit seinem neuesten Film Ghetto-Veteran. Ghetto-Veteran. Der lad schnell runter, Ghetto-Veteran. Ich brauche euch.